Deutschlandfunk Kultur heute. Definitiv heute startet der Film The Favourite des griechischen Regisseurs Georgios Lanthimos. Erzählt wird eine Dreiecksgeschichte um die letzte Stuart-Königin, Queen Anne, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts das erstmals vereinte England und Schottland regiert. Großbritannien also, das sich gerade im Krieg mit Frankreich befindet. Die eigentliche Regentin allerdings ist Sarah Churchill, die Herzogin von Marlborough, die mit der Königin auch das Bett teilt, eben die Favoritin. Und weil die Königin meist zwischen Fressattacken und Depression oszilliert, entscheidet die Herzogin, was im Land, im Krieg und bei Hof passiert. Nicht für die Königin. Was? Du bekommst keine heiße Schokolade. Dein Magen, der Zucker entzündet ihn. Gib mir die Tasse, Abigail. Wer? Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach schön, gib sie ihr. Und hol gleich Eimer und Lappen für das Nachspiel. Abigail, das ist die Frau, die The Favourite am Hof dann allerdings Konkurrenz macht. Rüdiger Suchsland, Sie als unser Filmkritiker, Georgios Lanthimos ist eigentlich Autorenfilmer. Seine Filme sind nicht unbedingt für ein Massenpublikum gemacht. The Favourite hat allerdings sehr wohl das Zeug zum Kinohit. Wie passt denn das zusammen? Ja, man hat es ja in dem Ausschnitt schon ganz gut hören können. Das ist zwar so eine zwangsneurotische Szenerie, Intrigen und Irrsinn heißt das ja auch im deutschen Untertitel. Es ist aber gleichzeitig auch fast eine Komödie. Schon eine für Erwachsene, eine sehr schräge, absurdistische, aber immerhin eine Komödie. Und diesen Blick auf die heutige Zeit durch den Spiegel eines Kostümfilms und dieses scharfe, satirische Blick auf das Leben auch, das haben Autorenfilmer, das stimmt schon, aber das ist gleichzeitig etwas, was man durchaus für die breitere Masse sich auch gut vorstellen kann, was vielen Leuten gefällt. Man merkt das ja auch an diesen 10 Oscar-Nominierungen. Das ist eine Massenabstimmung, die diese Preise festlegt oder auch die Nominierungen schon festlegt. Und das richtig gute Autorenkino, wir kennen das von Godard, Truffaut, Antonioni, das ist ja keine Exklusivveranstaltung, sondern richtet sich, ohne niveaulos zu werden und sich mit niederen Instinkten gemein zu machen, schon an ein breites Publikum. Man sucht natürlich in solchen Kostümfilmen trotzdem nach den Bezügen zum Hier und Jetzt. Wir haben hier Frauen in Machtpositionen. Geht es auch darum, geht es auch um die Art, wie Politik gemacht wird, auch wie die Männer in diesem Film, die es ja auch noch gibt, Politik machen? Ja, die Männer, die stehen wirklich am Rand, das kann man sagen. Und das ist historisch für diesen Moment der englischen Geschichte auch richtig. Überhaupt konnten ja Frauen früher auch schon herrschen, also dass sie immer nur ohnmächtig waren, das stimmt nicht. Auf der anderen Seite kann man in diesem Film, es ist ja ein Film von heute, für heute, natürlich so Bezüge sehen zu dieser ganzen Debatte um Empowerment. Das hat mit MeToo jetzt wirklich nicht so viel zu tun, aber so die allgemeine Frage, wie blickt man auf Frauen, was traut man ihnen zu, die spielt natürlich zwischen den Bildern eine wichtige Rolle. Was ganz klar ist, ist, dass Frauen in diesem Film vor allem mal kapriziöse Diven, auch intrigante Frauen und auch teilweise wahnsinnige oder so ein bisschen schräge Charaktere sind, aber in jedem Fall sind sie keine besseren Menschen. Und das ist vielleicht auch eine Aussage zur heutigen Lage, ja, dass mit diesen idyllischen Vorstellungen aufgeräumt wird, bringt nur die Frauen an die Macht, dann wird die Welt schon besser. Gleichzeitig geht es natürlich wieder durch die Brille der Vergangenheit. Also die Vergangenheit bietet mehr Glanz, denn wer will schon heute einen Film sehen über meinetwegen Theresa May oder Angela Merkel? Das blüht uns bestimmt noch, aber noch nicht heute. Georgios Lanthimos interessiert sich für menschliche Abgründe. Das hat er in The Lobster gezeigt oder The Killing of a Sacred Deer. Ja, gerade auch in Beziehungen. Was hat ihn denn an dieser Geschichte, an dieser Konstellation fasziniert? Eben das, was der Hof des Barock bietet, also Zwangssysteme und dieser höllische Witz, der dahinter steht. Lanthimos interessiert sich in seinen zeitgenössischen Filmen auch immer für die Spiele der Erwachsenen, für Regeln, für Rituale und den Terror, der in ihnen liegt. Und hier verbirgt sich natürlich auch Macht und Terror hinter der Etikette. Und sogar die Königin ist dieser Etikette unterworfen. Die ist keineswegs eine absolute Monarchin. Maria Stuart als Film ist relativ gleichzeitig im Kino und jetzt haben wir Queen Anne als letzte Stuart-Königin in The Favourite. Das ist doch ein eigentümlicher Zufall. Ja, man hat mich auch gewundert. Man kann das ja noch weiterspinnen. Es gibt in Streamingdiensten die Serie The Crown, wo übrigens die Hauptdarstellerin der Queen Anne ist Olivia Colman, die Queen Elizabeth spielt in dieser Serie. Und wir haben diese ganzen Marie Antoinette von Coppola, wir haben Elizabeth vor ein paar Jahren. Also Monarchie scheint die heimliche Sehnsucht der Demokratie zu sein, vielleicht gerade in Zeiten, in denen Demokratie auch wieder so ein bisschen in Frage gestellt wird. Zugleich findet ja hier auch statt, wir erleben die Königin Könige, die Königinnen in ihren Schwächen. Und insofern findet auch die Banalisierung des monarchischen Charismas statt. Ich glaube, dass daneben natürlich auch sowas wie eine Sehnsucht eine Rolle spielt. Wir alle, diese Zeitschriften, die wir natürlich alle nur beim Friseur lesen, die sich mit Monarchen heute beschäftigen, ein bisschen haben wir in solchen Filmen auch den Boulevard für die gebildeten Stände, könnte man sagen. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film in jedem Fall, so oder so, wie man drauf blickt. Rüdiger Soßland über The Favourite, den neuen Film des griechischen Regisseurs Georgios Lanthimos.